Mir gefällt der Sänger ab und zu nicht. Ich finde übrigens, er gehört absolut zum Kreis der Leute, die den Literaturnobelpreis kriegen sollten. Also nicht nur seine Musik spricht mich an, sondern eben auch die Texte. Tu einfach dein Ding und du bist King.